King Agnes, oder du warst noch total geil. Du battlest die Freezy und kopierst dein Style. Dieses Überroll gibt Freezy, blamiert dich gescheit. Dieses Freezy gegen Freezy, nur dass Rap besser ist. Du bist fresher, fescher, kriegst von meinem Rap den Messerstich. Du hast recht, der Weltuntergang ist 2000 Öfers von dem Song Contest. Die hat keine Sommer gewählt, willst der Hölz sein? Es gibt dir nur die Hürden vom Norden. Rest jeden Tag bei Mama aus, die quälen deine Sorgen. Willst du auf der Straße leben? Ein Kind hat dort nichts verloren. Glaubst, dass du Slangbanger bist und keiner wird, der was tut? Machst du eine tiefere Stimme? Am PC wirst du das so nicht hast mit deiner Kind. In der Quarten Stimme reicht ja so nicht was. Yeah. Du warst der Pfeifen, warst auch lernen mal den Dialekt. Wie ein Rap, wie ein Depp, schürer Keck, wie der Beck. Plagiierst da den Style mit Maske und Slang. Hat den Scheiß aus iTunes aus, wir setzen krassere Trends. Yeah. Irgendwann kommst du in unser Gossen, unsere Straßen wirst wir bald erschossen und wir haben's genossen. Denkst, wenn uns das Weg bist, weil wir die hassen, kannst du kleiner Gangster es nicht mit Rappen lassen. Was wir hassen, du bist der Slangbanger, du wirst der Nahe gefickt vor die Gangbanger. Du bist der depperte Arm, Dachbahnhänger oder kleiner Wormer, DJ Ötzi Sam. Bitte hör doch auf mit dem Scheiß, weil du nix reißt, weil du nix begreifst und da jeder auf die Scheiß. Deine YouTube-Klicks sind nur Mittler-Klicks, weil du Wannabe-Gangster nur Scheißreime kickst. Mit dem Eurovision-Dreck ist wohl auch nix geworden. Es wird da nix, wenn da alle können bohren. Mein Part da, der wird jetzt nun beendet. Eigentlich hab ich mir Zeit nur verschwendet.